Anwendungsmöglichkeiten gegeben sehen, so muss denn auch eine noch so spaßige Lautnachahmung wie Mäusepiepsen etc. ganz einfach ausgeschlossen werden. Dies all unseren Freunden, die uns immer wieder mit derartigen Parodien belästigen.